Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview. Die NATO wird heute 70 Jahre alt und darüber werden wir natürlich auch sprechen. Die NATO gegründet als Instrument des Kalten Krieges 1949. Wozu man die NATO im Jahr 2019 noch braucht und was die NATO tun muss, um weiter akzeptiert zu werden, das möchte ich von Johannes Warwick wissen. Der Politikwissenschaftler ist Professor für internationale Beziehungen und europäische Politik an der Universität Halle-Wittenberg. Herr Warwick, guten Morgen. Ich grüße Sie. Guten Morgen. Entstanden ist die NATO nicht zuletzt als Verteidigungsbündnis des Westens gegen die UdSSR. Die Mitgliedstaaten versprachen sich bei einem Angriff gegenseitigen Beistand. Ist Russland denn 70 Jahre später noch immer oder vielleicht schon wieder der Gegner, der konstitutiv wichtig ist für die NATO? Faktisch sieht das so aus. Ich glaube, das hat sich niemand gewünscht in der NATO, aber die Entwicklung ist so gekommen, bedauerlicherweise. Und das ist auch deshalb bedauerlich, weil wir eigentlich eine ganze Reihe an anderen sicherheitspolitischen Herausforderungen haben, wo die NATO auch eine Rolle spielen könnte. Aber jetzt ist das Thema Landes- und Bündnisverteidigung wieder mit Macht auf die Agenda gedrängt. Und die NATO dreht sich im Prinzip hauptsächlich um die Frage, wie umgehen mit Russland. Und da, glaube ich, müssen wir nochmal drüber nachdenken. NATO-Generalsekretär Stoltenberg hat gestern vor dem US-Kongress ausdrücklich vor Russland gewarnt, weil Russland neue Mittelstreckenraketen in Europa stationiere und die ukrainische Halbinsel Krim annektiert habe. Und das klang dann so bei ihm. We will be measured. Wir werden angemessen und koordiniert handeln. Wir werden nicht spiegeln, was Russland tut. Wir haben keine Intentionen, landbasierte Atomwaffen in Europa zu stationieren. Aber die NATO wird immer die nötigen Schritte gehen, um glaubhafte und effektive Abschreckung zu gewährleisten. Klingt so, als hätten wir keine andere Wahl. Das ist auch vernünftig und der NATO-Generalsekretär spielt da, glaube ich, auch eine akzeptable Rolle. Es ist vernünftig, die Abschreckungsfähigkeit wiederherzustellen. Das ist jetzt passiert in den vergangenen Jahren seit der Krim-Annexion. Aber wir können dabei nicht stehen bleiben, weil natürlich die politische Lage verändert werden muss, damit man nicht mehr in diese Szenarien denken muss. Und vielleicht können wir noch einen Moment uns die Lage anschauen. Rüstungsetats steigen auf allen Seiten. Wir haben ein riesiges Misstrauen auf beiden Seiten. Wir haben große Militärmanöver auf beiden Seiten, wo wieder in Kriegsszenarien gedacht und geübt wird. Und das politische Klima ist vollkommen versaut und eisig. Und in dieser Situation, die wirklich gefährlich und brisant ist, denke ich, brauchen wir einen neuen politischen Anlauf mit Russland. Und das ist nicht einfach hinzubekommen. Und die NATO bemüht sich darum. Aber vielleicht müssen wir ein paar neue Ideen entwickeln, wie man dieses Klassenziel der Einbindung Russlands in die europäische Sicherheitsarchitektur, das bisher gescheitert ist, wieder irgendwie wieder auf die politische Agenda setzt. Ja, was könnte man aus diesem Scheitern denn lernen? Wir müssen lernen, dass wir die russische Perspektive in den Blick nehmen müssen, verstehen müssen, ohne sie zu akzeptieren. Ich kritisiere die russische Position. Russland ist in vielen Fragen wirklich ein Problem für internationale Sicherheit geworden. Aber vielleicht müssen wir von unserer Seite auf der Basis von wirklich Stärke, und die NATO ist viel stärker als Russland, es gibt viel mehr Geld für Militär aus als Russland, ist militärisch auch handlungsfähiger als Russland. Auf dieser Basis, also einer gesicherten Abschreckungsfähigkeit, müssen wir den politischen Dialog auf allen Ebenen wieder stärker suchen. Und da kann man auch im militärischen Bereich eine ganze Menge machen. Zum Beispiel kann man als NATO großzügiger anbieten, volle Transparenz bei Manövern zu gewährleisten, einen militärischen Dialog auf vielen Ebenen wieder zu installieren. Den gibt es bisher nicht in ausreichendem Maße. Also da kann die NATO gewissermaßen die Hand etwas ausreichen, ohne die eigenen Prinzipien zu verraten und ohne etwa die Krim-Annexion damit schönreden zu wollen. Die Frage ist natürlich, warum sollte nur die NATO auf Russland zugehen? Sie selbst stellen ja in einem Beitrag für das Magazin Cicero die Frage, wie viel destruktive Politik Russlands kann und soll akzeptiert werden, ohne dass dies Konsequenzen hätte für die Beziehung zueinander. Richtig, das ist genau die Frage. Wir müssen schon uns an Prinzipien orientieren. Dazu gehört, dass es völlig inakzeptabel ist, dass man die territoriale Integrität von Ländern wie der Ukraine in Frage stellt. Das ist völlig richtig. Aber vielleicht sollten wir mal darüber nachdenken, ob es wirklich eine gute Idee ist, die Ukraine eines Tages in die NATO aufzunehmen. Und das Gleiche gilt für Georgien. Oder ob man nicht doch etwas klüger und geschmeidiger akzeptiert, dass es auch russische Interessen in dieser Region gibt und vielleicht sagt, die NATO-Erweiterung ist jetzt an ein Ende gekommen und auf dieser Basis eines etablierten Status quo versuchen wir einen neuen politischen Interessenausgleich mit Russland, ohne damit die Ukraine zu verraten. Ja, aber da müsste ja die NATO-Länder wie Georgien oder die Ukraine grundsätzlich ausschließen von einer Mitgliedschaft. Sollten nicht grundsätzlich alle Staaten selbst entscheiden dürfen, ob sie gern Mitglieder der NATO wären oder nicht? Ja, in einer idealen Welt ist das so, aber wir müssen von den Realitäten ausgehen. Und Russland hat ein massives Problem damit, dass die NATO sich noch näher an russische Grenzen gewissermaßen ranmacht. Die NATO hat gewiss keine aggressiven Absichten, überhaupt nicht. Aber in der russischen Perspektive ist das ein Problem. Und das müssen wir im Dialog diskutieren und vertrauensbildende Maßnahmen einleiten. Vielleicht darüber nachdenken, dass wir wieder eine neue gesamteuropäische Sicherheitskonferenz etablieren. Die OSZE ist im Prinzip in vielen Fragen wirkungslos. Da kann man mehr politische Energie in solche Fragen lenken, damit wir nicht in dieser Eskalationsspirale stehen bleiben. Das ist mein Argument. Sie haben die wachsenden Ausgaben für die Rüstung beklagt. Das ist aber etwas, was Donald Trump vehement einfordert. Wie sehen Sie denn Trumps Haltung zur NATO, der ja gerade diese Woche Besuch bekommen hat vom NATO-Generalsekretär? Ich finde, bei der Frage der Rüstungsausgaben hat er durchaus einen guten Punkt, weil das muss ja nicht zwingend gegen Russland gerichtet sein, sondern der Hintergrund der Debatte ist, dass die Europäer in der NATO eigenständiger agieren können müssen und mehr Verantwortung für ihre eigene Sicherheit übernehmen wollen. Das ist die amerikanische Agenda seit langem und Donald Trump bringt das jetzt mit Macht und seiner gewissermaßen erratischen, undiplomatischen Art unappetitlich auf die Agenda. Aber in der Sache hat er recht. Die Europäer müssen mehr für ihre eigene Sicherheit tun, nicht gegen Russland, sondern um ihre eigenen Interessen in der internationalen Politik besser wahrnehmen zu können. Und dieses 2% des Bruttosozialproduktes, das die NATO-Mitglieder in Rüstung stecken sollen, ist das nicht auch genau die Art von Aufrüstung, die die Welt unsicherer machen könnte? Ja und nein. Deswegen müssen wir all das verbinden mit vertrauensbildenden Maßnahmen, dass man nicht in eine Rüstungsspirale gerät. Ich meine, wenn Russland seine Rüstungsausgaben erhöht, dann sagen wir, das ist für uns ein Problem. Aber natürlich müssen wir auch akzeptieren, wenn wir selber unsere Rüstungsausgaben erhöhen, dass andere möglicherweise damit ein Problem haben. Das ist das, was wir Wissenschaftler das Sicherheitsdilemma nennen. Und aus dem kommen wir nur mit vertrauensbildenden Maßnahmen raus. Das heißt, wir müssen auch Außen- und Sicherheitspolitik mit den Augen der anderen sehen und danach auch unsere Strategie orientieren. Das sagt der Politikwissenschaftler Johannes Fahrweg. Er ist Professor für internationale Beziehungen und europäische Politik an der Universität Halle-Wittenberg. Ihnen herzlichen Dank.